Erster Herr, erinnere dich an alles, was uns passiert ist, und sieh dir unsere große Schande an. Zweiter, unser Land gehört jetzt Fremden, und Ausländer wohnen in unseren Häusern, obwohl es unser Erbe war. Dritter, wir sind wie Waisen ohne Väter geworden, während unsere Mütter nun als Witwen leben müssen. Vierter, wir müssen sogar für unser eigenes Wasser bezahlen und unser Holz teuer kaufen, damit wir überleben können. Fünfter, unsere Verfolger sitzen uns im Nacken, sodass wir keine Ruhe finden, selbst wenn wir völlig erschöpft sind. Sechster, wir haben Ägypten und Assyrien um Hilfe gebeten, weil wir nicht genug zu essen hatten. Siebter, unsere Vorfahren haben gesündigt und sind nun tot, aber wir müssen jetzt die Strafe für ihre Schuld tragen. Achter, jetzt befehlen uns einfache Diener, und es gibt niemanden, der uns aus ihrer Macht befreit. Neunter, wir riskieren unser Leben, um Brot zu finden, da uns in der Wüste Gewalt und Gefahren bedrohen. Zehnter, unsere Haut ist so heiß und dunkel wie ein Ofen geworden, weil wir unter schrecklichem Hunger leiden. Elfter, die Feinde haben die Frauen in Zion und die jungen Mädchen in den Städten von Juda misshandelt. Zwölfter, sie haben unsere Anführer hingerichtet und zeigten keinen Respekt vor den alten, angesehenen Männern. Dreizehnter, junge Männer mussten schwere Arbeit an den Mühlen leisten, während Kinder unter der Last des Holzes zusammenbrachen. Vierzehnter, die alten Männer sitzen nicht mehr am Stadttor, und die jungen Leute haben aufgehört, Musik zu machen. Fünfzehnter, die Freude in unseren Herzen ist verschwunden, weshalb sich unser Tanzen in tiefe Trauer verwandelt hat. Sechzehnter, wir haben unsere Ehre verloren, und es ist schrecklich für uns, weil wir gegen Gott gesündigt haben. Siebzehnter, deshalb ist unser Herz krank vor Sorge, und unsere Augen können vor lauter Tränen kaum noch sehen. Achtzehnter, wir trauern über den Berg Zion, der jetzt so verlassen ist, dass dort wilde Tiere herumlaufen. Neunzehnter, aber du, Herr, bleibst für immer König, denn deine Herrschaft dauert über alle Generationen hinweg an. Zwanzigster, warum vergisst du uns so lange und lässt uns für eine so lange Zeit allein? 21. Bring uns zu dir zurück, Herr, damit wir wirklich umkehren können, und schenke uns wieder eine gute Zeit wie früher. 22. Es sei denn, du hast uns völlig verstoßen, weil du immer noch sehr zornig auf uns bist.